keine Ladung und davon viel. Jeder spielt seine Rolle in diesem Lebensspiel. So viele Szenen leben nur zum Schein. Und manchmal muss man eben melancholisch sein. Leben nur zum Schein. Ja, manchmal muss man eben.